Non aginter quatuor. Liber. Liber. Libri. Kurz mi. Das Buch. Libellus. Das Büchlein, das Heft. Librarius. Librari. Der Buchabschreiber, der Buchhändler. Librarian. Librum edere. Ein Buch herausgeben. Inscriptio. Inscriptionis. Feminin. Die Inschrift, die Aufschrift, der Buchtitel. The Inscription. Libros. Evolvere. Die Schriften aufrollen, lesen. Volumen, voluminis, neutrum. Die Schriftrolle, das Buch, the volume. Biblia, bibliai. Aus dem Griechischen Biblios, na Biblio, der Buch, das Buch, die Bibel. Bibliotheca, Bibliotheca. Der Bücherschrank, die Bibliothek, ebenfalls aus dem Griechischen. Bibliothek. Codex, Codicis. Maskulin. Das Buch. Tabulae. Tabularum. Pluralwort. Die amtlichen Tafeln. Verzeichnisse. Acta diurna, neutrum, die täglichen Geschehnisse, täglichen Berichte, das Tageblatt. Commentarius, Commentari, Commentari, die Aufzeichnung, das Tagebuch. Abgeleitet von con mens. Commentari, commentariorum. Die Denkwürdigkeiten, die Memoiren. Pagina, pagina. die Seite, the page.